auf jeden und jeden, auf das Leben, auf die Zukunft, auf das Glück. Wir laufen der Straße, der Sonne entgegen, immer weiter geradeaus. Nimm meine Hand, lass sie nie wieder los, der Zukunft entgegen, immer geradeaus. Wir blicken nach vorne, nicht mehr zurück, auf die Zukunft und auf das Glück. Wir sind alle nicht umsonst geboren. Wir sind geboren, um Liebe zu geben. Wir gehen weiter, weiter geradeaus, blicken nur nach vorn, niemals zurück. Nimm meine Hand, lass sie nie wieder los. Lass sie nie wieder los. Denk an die Kinder, denk an das Glück, an ihre Zukunft und auch an ihr Glück. Nimm meine Hand, lass sie nie wieder los. Der Zukunft entgegen, immer geradeaus. Wir sind geboren, um Liebe zu geben, diese Welt besser zu machen. Geh mit mir weiter, geh immer weiter geradeaus. Nimm meine Hand, lass sie nie wieder los. Wir sind geboren, um Liebe zu geben, um lieb zu sein. Wir sind alle nicht umsonst geboren. Nimm meine Hand, lass sie nie wieder los. Wir gehen weiter, der Zukunft entgehen. Gehen weiter, weiter geradeaus. Wir sind alle, scheu auf dieser Welt, Scheiße, um Zukunft zu geben, die nicht mehr hält, die nicht mehr hält. Nimm meine Hand, lass sie nie wieder los. Nimm meine Hand, lass sie nie wieder los.